Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, wunderschönen guten Abend. AG Geldordnung, 3.7.2013. Es ist 20.50 Uhr. Wir beginnen mit der Sitzung. Bitte tragt euch unter der anwesenden Mitgliederliste ein oder als Gäste auch. Aufnahme mache ich. Wortmeldung bitte im Wortmeldungspad. Das steht in Zeile 37 des Tagesordnungspads. Verabschiedung, letztes Protokoll. Link ist da, Aufnahme ist auch da. Hat jemand eine Gegenrede? Dann ist das so beschlossen. Übersicht offene Aufgaben und Projekte. Gibt es irgendwas dazu zu sagen? Gibt es nicht. Protokollführer machen alle. Ich übertrage das dann die nächsten Tage ins Wiki. Hat jemand was dagegen? Dann ist das so beschlossen. Versammlungsleiter würde ich machen. Hat jemand was dagegen? Dann ist das so beschlossen. Tagesordnung von oben nach unten. Hat jemand was dagegen? Top 1. Was kann ich im Namen der AG Geldpolitik am Wahltisch erzählen? Das kann ich nicht beantworten, aber ich könnte sagen, was du im Namen der AG Geldordnung und Finanzpolitik am Wahltisch erzählen kannst. Aber egal. Wer hat's eingetragen? Pavel. Hau rein. Ja, das frage ich. Ja, ich kenne nur die Mehrheitsmeinung der AG. Ist das alles, was ich da erzählen kann, was da drin steht? Wortmeldung? Im Prinzip ist das alles, was du erzählen kannst, was im Namen der AG Geldordnung und Finanzpolitik Konsens ist. Ansonsten kannst du natürlich deine Privatmeinung immer kundtun oder vielleicht das sagen, was die Piraten schon in ihrem Programm drin stehen haben, wobei das natürlich im Bereich Geldordnung relativ dünn ist. Ja, muss ich bei jedem Satz sagen, das ist aber meine private Meinung und das ist Meinung der AG oder Meinung des AKs? Wenn du es formal so durchziehen willst, denke ich ja. Etwas zu behaupten, was im Namen der AG Geldordnung wäre und es nicht ist, kannst du natürlich auch machen. Nur du begibst dich halt in die Gefahr, dass dir da vielleicht jemand widersprechen würde. Also mein Gott, also im Namen der AG, das ist jetzt auch nicht wirklich so ein Freibrief aus meiner Sicht oder ein Mehrwert, den man jetzt in seine Aussage reinpackt, wenn man sagt, das ist aber von der AG Geldordnung Konsens. Naja, ich würde da stehen auf dem Wahltisch, ne, und dann vertrete ich nur diese Geldpolitik-Sache, ne, und ich habe meine Vorstellung, vielleicht meine private Meinung, und jetzt, was soll ich dann sagen? Ich weiß es nicht. Naja, zum Beispiel, dass wir Schuldenschnitte sind, zum Beispiel. Ja, Piratus, du kennst vielleicht meine Forschung so, ne, und ich würde die erzählen, aber das ist noch kein Konsens. Ich glaube halt, dass du deine Aussage nicht aufwertest dadurch, dass du sagst, das ist jetzt im Namen der AG Geldordnung. Also muss im Endeffekt selbst entscheiden. Ich sage auch jedem, was ich will und was ich denke und meine Sicht der Welt und schreibe da nicht drunter, das ist jetzt im Namen der AG Geldordnung oder so. Besonders nicht in irgendwelchen Stammtischen oder so. Naja, das habe ich schon, das Problem habe ich gehabt. Ich habe sowas erzählt und da kommt der Marina Weißband, erzählt etwas im Fernsehen und das hat mir wirklich sehr geschadet. Das war völlig daneben. Also konkret, es wird anscheinend wieder über den nächsten Schuldenschnitt in Griechenland, über die nächsten 100 Milliarden schon nachgedacht, so IWF und Troika. Da gibt's schon, hab heute einen Artikel da, gelesen in irgendeiner Online-Wirtschaftszeitschrift. Und dann wird da wieder großspurig erzählt, wie dann der deutsche Steuerzahler damit belastet wird. Und wenn man es allein schafft, den einen oder anderen dahin zu kriegen, Moment, wenn da ein Schuldenschnitt ist, dann verlierst du doch dein Vermögen. Das heißt, du wirst erleichtert um dein Vermögen. Du hast doch danach viel weniger Vermögen zu tragen. Du wirst doch gar nicht belastet. Allein diese lächerliche Kleinigkeit zu vermitteln, da wirst du locker flockig 20 Minuten mit beschäftigt. Aber bei mir geht's darum, um das, überhaupt das Geldsystem zu erklären, wie kreditfinanzierte Wirtschaft funktioniert. Und wie das durch Tilgung wieder alles verschwindet und durch Sparen und Zinsen. Ja, das geht ja genau in diese Richtung. Ne? Schuldenschnitte gleich Vermögensverluste. Ja, ich meine diese Tilgung, wenn man tilgt und keine neuen Kredite aufnimmt, Geld ist weg. Und das gleiche mit Sparen und Zinsen. Und das ohne Kredite funktioniert gar nichts. Ist das unser Konsens? Ja. Kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Obwohl wir es jetzt nicht direkt festgehalten haben, aber ich glaube, die meisten sind sich darüber bewusst, dass unser Wirtschaftssystem eine Kreditwirtschaft ist. Ja, aber das ist doch das absolute Prinzip, Grundprinzip. Alles andere ist nur Anhängsel. Darf ich kurz einbrechen, weil die meisten sind sich da, glaube ich, da bewusst, ist vielleicht hier so, aber allein der Satz, jedem Guthaben steht eine Schuld irgendwo gegenüber, ist, glaube ich, schon mal bahnbrechend. Also den weiß die Bevölkerung so nicht. Das ist aber auch in dieser Monitative so oder irgendwo anders. Am Ende geht es darauf, alles, was an Geld nicht in Bewegung ist, sondern festgehalten wird, sprich gespart wird, muss als Kredit wieder hinaus. Und jeder Kredit hat erstmal Kreditgeld erzeugt. Dabei ist es völlig egal, ob dieses erste Geld einfach so da ist oder selber schon Kreditgeld war. Jeder Kredit erzeugt Kreditgeld, unabhängig von seiner Geldgeschichte. Und allein dieser einfache Zusammenhang ist schon schwer herzukriegen. Denn die meisten sagen, ja, aber wenn der Staat doch Geld eingefüllt hat, dann können doch Kredite vergeben werden. Und dann sage ich, ja, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass mit dem Kreditgeld entstanden ist. Und dann noch die Tilgung dazu, das verwirrt die Leute dermaßen, dass die gar nicht die hören auf zu denken. Ich glaube auch, um auf die Frage zurückzukommen, Pavel, die du gestellt hast, man könnte, ich habe einen Faden verloren, ich komme gleich nochmal. Also, was man rein vom Wahltisch jetzt erzählen kann, ist ja eigentlich die Grundthematik, die hinter unserer Arbeit steckt, dass wir uns prinzipiell mit allem intensiv beschäftigen, alles intensiv diskutieren. Und uns dann nicht irgendwie versuchen, ideologisch irgendwo anzunähern oder irgendwie irgendwelchen Dogmen gleich zu frönen, sondern erstmal nur alles uns ansehen und daraus dann unsere eigenen Schlüsse entwickeln, die wir ja jetzt auch gerade anfangen zu tun. Ich wollte aufs Geldmonopol des Staates raus. Also ich glaube, das ist auch weitestgehend Konsens bei uns, dass man sagen könnte, dass auf der praktischen Ebene der Staat sein Geldmonopol längst an Wirtschaft abgegeben hat. Auf der theoretischen Ebene streiten wir vielleicht ein bisschen, aber auf der praktischen, glaube ich, sind wir soweit eins, oder? Nö, da sind wir nicht eins. Das Geldmonopol ist zwar kein Monopol mehr, aber speziell für Deutschland, und wir reden hier jetzt für Deutschland, ist ja Bundestagswahl, keine Europawahl. Liegen nach wie vor mehr als zwei Drittel der Geldinstitute in öffentlich-rechtlicher Hand, sprich in staatlicher Hand. Und immer wenn wir über was reden, dann reden wir über einen lächerlichen kleinen Anteil einer lächerlichen Anzahl von Banken, die alle Privatbanken sind und Mist bauen. Also nach wie vor sehe ich das so, dass die überwiegende Geldschöpfung bei öffentlich-rechtlichen Instituten und damit in öffentlicher Hand sich befindet, hier in Deutschland. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Begriff Geldmonopol anders deuten und sagen, ja klar, der Staat ist Geldmonopol, er definiert nämlich, wie seine Steuern in welcher Währung bezahlt werden müssen. Das ist Euro, und es gibt in unserem Währungsraum nur ein offizielles Zahlungsmittel und damit ist es ein Monopol. Und das bestimmt der Staat, also es ist immer noch ein Staatsgeldmonopol. Aber den Kredit vergibt die Bank selber, nicht der Staat. Das ist doch ein Unterschied. Das ist vollkommen irrelevant dafür, dass das Geld trotzdem ein Monopol ist, weil es gibt nur ein einziges Euro nämlich. Ja, aber das entscheidet die Bank, und die können damit auch zocken und alles Mögliche. Das überwacht der Staat nicht. Keine Transparenz. Arbeitgeber, Arbeitnehmer wissen es nicht, wer die Kredite vergibt und wie viel. Da geht das nächste Verständnis los. Die Bank zockt mit dem Geld der Sparer. Sollte in der Zwischenzeit klar sein, das ist völliger Humbug. Das ist schlichtweg letztes Jahrtausend. Da sind wir schon lange von vorbei. Da darf ich nochmal kurz, weil bevor ich Wischers Herangehensweise, okay, ist eine ganz andere, Monopol anders definieren, okay, da kann man jetzt anderweitig drüber schneiden, das geht eher in Semantische. Aber was zuvor von dir gekommen ist, Axel, hier, die Landesbanken, also Banken in öffentlicher Hand, machen ja die Geldschöpfung. Ja, aber du klammerst die ja dadurch aus dem demokratischen Prozess aus, weil alles, was EZB oder Bank ist, hat ja nichts mit Politik als solches zu tun, sondern ist unabhängig. So, die Politik, die hier betrieben wird, ist direkt gesagt Lobbypolitik. Dieses öffentlich-rechtliche Bankensystem soll zerstört werden und ist dabei, dass es zerstört wird. Die wenigen großen Privatbanken haben es schon erfolgreich geschafft, dass die ersten Landesbanken nicht mehr öffentlich-rechtlich, sondern in privater Hand sind und haben vor wenigen Jahren einen massiven Angriff auf den Sparkassenverband gefahren. Und zwar massiv. Und sie haben zurückgezogen, weil sie das nicht mehr bezahlen wollten. Denn der Sparkassenband hat dagegen gehalten. Und das ist dem Sparkassenverband nämlich völlig egal. Die wollten eine einzige Sparkasse herauslösen, um die privat zu haben. Und das wäre der Eisbrecher gewesen. Und der Sparkassenverband hat dagegen gehalten, weil der Sparkassenverband ist jetzt völlig Banane. Ob der 30 Milliarden oder 300 oder 3 Billionen zahlt. Linke Tasche, rechte Tasche. Ausgang, Eingang. Und das haben die irgendwann begriffen und dann haben die nicht mehr dagegen gehalten. Wir sind dabei, dieses öffentliche Handbankensystem uns zerstören zu lassen. Und das ist der politische Anteil dabei. Und da bin ich der Ansicht, nein, genau das muss zurückgedreht werden. Und auch die Landesbanken müssen zurückgedreht werden. Noch Rückfragen, Pavel? Nö, das reicht. Okay, ich habe in Zeile 60 meinen Vorschlag eingetragen für dich als Anregung für die Wahltische bzw. Wahlveranstaltungen der Piraten. Empfehle ich einfach alles, was im Moment im Bereich Mehrheitsmeinung der AG steht, aufzuarbeiten und zu verbreiten und natürlich auch persönliche Anmerkungen, das, was da darüber hinausgeht, was deine persönliche Meinung ist, und dann, glaube ich, bist du auf dem richtigen Weg. Ja. Okay, gibt's noch Wortmeldungen zu Top 1? Dann kommen wir zu Top 2. Koordinatorenwahl, die heute um 12 Uhr beendet war. Das Ergebnis steht fest. Die drei, die sich zur Wahl gestellt haben, haben alle drei die Zweidrittelmehrheit bekommen. Ich werte das dann nachher noch aus oder morgen früh oder so und stelle das dann nochmal ins Wiki und verbreite das auch auf der Mailingliste. Das heißt, dass Koordinatorenteam von uns besteht wieder aus 5 Personen, und zwar aus AMT, Wischer, Cosmic, meiner Wenigkeit und Patrick. Herzlichen Glückwunsch an die Neugewählten und die, die bestätigt wurden. Ja, von mir auch. Den schließe ich mich an. Dann kommen wir zum Top 3, Themenbeauftragte. Ich hatte das Thema, oder wir hatten das Thema gestern schon in der Projektgruppe Finanzkrise. Aber auch wir müssen uns damit beschäftigen. Ich habe hier mal den Auszug aus dem Protokoll der AG Wirtschaft von vorgestern reingeschrieben. Bei der AG Wirtschaft haben sich eben auch Vertreter zum Beispiel der AG Steuerpolitik, der AG, auch von uns, AG Geldordnung und auch von dem Squad in Berlin zu Wort gemeldet und haben jeweils gesagt, dass sie das Konzept, wie es vor, ich glaube, 3 Wochen besprochen wurde, unterstützen. Das haben wir ja auch schon gesagt. Und vorgestern wurde halt besprochen, wie denn die einzelnen Teams aufgestellt werden sollten. Tenor war oder Konsens war, dass in jedem Team, also für den Bereich Steuern, für den Bereich Wirtschaft und für den Bereich Finanzen, jeweils 4 Teammitglieder vorhanden sein sollten, die dann aus den verschiedenen Gruppen kommen sollen. Also für den Bereich Steuern sollte aus der AG Steuerpolitik die Melanie Kalkowski plus noch einen weiteren aus der AG Steuerpolitik und ein Mitglied aus der AG Wirtschaft und ein Mitglied aus dem Squad Berlin FAS dazukommen. Für den Bereich Wirtschaft soll ein Mitglied aus dem Squad Berlin FAS, 2 Mitglieder aus der AG Wirtschaft und entweder aus dem Squad Berlin Wirtschaft und Umwelt einer oder aus unserer AG einer. Und für den Bereich Finanzen sollen 2 von uns, einer von der AG Wirtschaft und einer von der Projektgruppe Finanzkrise. Der wurde gestern gewählt, das ist der Hamburg Frank geworden. So, worum es mir jetzt geht, ist, wir sollten entweder heute oder vorbereitend für den Lauf der Woche und dementsprechend dann zum Ergebnis nächsten Mittwoch entweder heute Leute wählen oder eben eine Seite vorbereiten, eine Wiki-Abstimmungsseite, wo sich Leute eintragen können und dann gewählt werden können. Also wir brauchen im Grunde genommen 3 Mitglieder der AG, die bereit sind, in einem Team für den Themenbeauftragten mitzuarbeiten. Also wir brauchen einen für den Bereich Wirtschaft und zwei für den Bereich Finanzen. Gibt es Fragen zu diesem Themenkomplex? Also gesagt, dass aus den Teams einer dann der offizielle Ansprechpartner wird? Nee, habe ich noch nicht gesagt. Also es ist so, die Idee, die sich entwickelt hat in den letzten Wochen, war, dass eben immer ein Team gebildet wird. Ich habe gesagt, wer aus welchen AGs in diesem Team sein soll. Und innerhalb dieses Teams wird dann einer gewählt, der sozusagen den Hut auf hat, der dann eben Themenbeauftragter werden soll. Ich verstehe da was nicht. Bei Wirtschaft sind es 5 in einem Team, alle anderen haben 4 in einem Team. Und ist das nicht sehr ungeschickt, eine gerade Anzahl bei Abstimmungen in einem Team zu haben? Also, dass der 4 festgelegt wurde, das ist nun mal so gemacht worden. Ob das ungeschickt ist oder nicht, kann man drüber diskutieren. Beim Bereich Wirtschaft stehen deswegen 5 jetzt hier zwischen Zeile 93 und 97, weil entweder ein Vertreter aus dem Squad Berlin Wirtschaft und Umwelt kommt oder ein Vertreter von uns. Ich dachte, es wären 5 und einer ist dann sozusagen der Beauftragte. Nee, so wie das bisher gelaufen ist, hieß es immer, es sollten 4 sein in einem Team und einer von denen wird dann intern im Team gewählt als Themenbeauftragter. Und wie gesagt, im Bereich Wirtschaft stehen deswegen 5, weil man gesagt hat, okay, man bietet dem Squad Berlin Wirtschaft und Umwelt an, einen Vertreter zu schicken. Und wenn sie keinen schicken wollen, dann würde die AG Geldordnung einschicken. Noch jemand Fragen zum Konzept? Dann wiederhole ich nochmal meine Frage. Das müssen wir wahrscheinlich gleich abstimmen. Wollen wir heute schon Vertreter wählen, die dort gesandt werden? Oder wollen wir heute festlegen, dass wir eine Wiki-Abstimmung machen? Ja, das ist im Grunde genommen die Frage, über die wir jetzt uns einig werden sollten. Also, wenn ich das richtig sehe, ist heute AG Europa-Sitzung und dann dürfen wir gar nicht abstimmen. Das haben wir uns ja sozusagen selbst aufoktroyiert hier. Also von daher, glaube ich, können wir da gar nichts machen. Doch, wir könnten eine Wiki-Abstimmung vorbereiten. Wir könnten zum Beispiel ein Pad anlegen. Ich glaube, das gibt's sogar schon. Das haben wir vor einer Woche schon gemacht, wo man den Hut in den Ring werfen kann. Und wir können festlegen, wann die Abstimmung beginnen soll und wann sie enden soll. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir diese Wiki-Seite aufsetzen, wo sich jeder eintragen kann, der mitmachen will oder teilnehmen will an dieser Wahl. Und dass wir warten bis zur nächsten Sitzung, dann in der Sitzung nochmal aufrufen dazu, vielleicht auch über die Mailingliste sich dort einzutragen und nach der nächsten Sitzung dann sozusagen die Wahl zu beginnen. Ich gucke gerade mal im Protokoll von der letzten Sitzung. Nachdem Rudi gerade guckt, wollte ich nochmal auf das E-Mail, das heute über die Mailinglisten gegangen ist, von der AG Außen- und Sicherheitspolitik hinweisen, das als den Themenbeauftragten eben auch als Titel hatte und als Objekt hatte. Da kam ja vor, dass der eben eigentlich überhaupt keine politische Funktion hat als Themenvorgeber, sondern eher nur eine integrative Funktion hat. Und das wird, glaube ich, augenblicklich ein bisschen bekannt von den meisten Leuten. So ist es aber hier in diesem Bereich Wirtschaft, Finanzen, Steuern auch gedacht. Ja, ich glaube, das liegt eher daran, dass die anderen in der Gruppe, wo auch ein Themenbeauftragter festgelegt werden soll, eine ganz andere Vorstellung davon haben, was ein Themenbeauftragter machen soll. Eben zum Beispiel auch als Art Pressesprecher fungieren und so. Das trifft ja bei uns gar nicht zu. Deswegen glaube ich, dass wir uns damit überhaupt nicht auseinandersetzen müssen. Dann ist ja gut. Naja, ich weiß nicht. Ich meine, ich glaube, dass der Bufo nur eine Idee hatte, wie so ein Themenbeauftragter agieren soll. Und wenn jetzt verschiedene Gruppen da verschiedene Projektionsflächen sozusagen nutzen, um ihre Ideen da rein zu projizieren, wird das fatal enden. Ja, also entweder er tritt nach außen oder nicht, entweder er ist Pressesprecher oder ist es nicht. All das sind Sachen, die viele Leute sehr unterschiedlich interpretieren. Und das sehe ich natürlich sehr kritisch. Naja, es ist also so, dass wir, also die Bereiche Steuern, Wirtschaft und Finanzen, also die AGs, die damit auch beschäftigt sind und auch die Squads, gerade in Berlin und NRW, das schon so interpretieren oder so verstanden haben, wie der Bufo das gemeint hat, nämlich, dass die Themenbeauftragten keine Pressesprecher sind, sondern es gibt ja auch dafür eine Ausschreibung und danach richten wir uns ja auch. Und was die anderen AGs machen, Außen- und Sicherheitspolitik und was da alles zusammen, sollte uns im Moment, glaube ich, nicht so interessieren, finde ich. Also wir haben uns da auch nicht irgendwas ausgedacht, wie wir das uns vorstellen, sondern das, was wir jetzt gesagt haben, dass es halt ein integrativer Posten ist. Diese Aussage kam von vor 4 Wochen oder so vom Alius selbst in der Sitzung der AG Wirtschaft, als das quasi die erste Gesprächsrunde dazu stattfand. Und darauf beruft man sich jetzt sozusagen. Ja, das ist schon klar. Ich meine, dass es eine feste Vorgabe gibt, ist klar. Aber man sieht ja, wie die Menschen hier das sozusagen sich umbiegen. Und das liegt daran, weil sie in dem Job eigentlich was anderes noch sehen. Was jetzt zwar nicht formal da steht, aber was die Leute erwarten, dadurch, dass man eine exponierte Stelle hat, wird man auch nach außen getragen. Und ich glaube, dieses Subtile, ohne was zu sagen, etwas zu schaffen, was dann irgendwie so gefühlt so anders interpretiert wird, das ist echt gefährlich. Da stimme ich dir zu, aber das betrifft uns doch gar nicht. Man ja, doch. Die Realität uns zeigen. Ja, aber da gebe ich dir recht, Piratus. Das war ja, sind ja auch die Hauptbedenken, die da aus Berlin kommen. Da muss man ein Auge drauf halten, definitiv. Gebe ich dir recht. Ja, das hat jetzt auch ein bisschen vom Thema weggeführt. Ging ja ins Grundsätzliche. Ich denke mir, wir müssten schauen, ob wir einen Konsens zusammenkriegen. Ich bin auch tendenziell dafür, nachdem das Thema vorangebracht werden sollte, dass man sich vielleicht heute schon darauf einigt, das als eine über die Mailingliste zu jagen und auf jeden Fall nächste Woche dann in der Sitzung durchzubringen. Rudi, du schreibst da unten gerade, dass ab dem Samstag, also jetzt in 3 Tagen, die Abstimmung stattfinden soll. Das finde ich zu schnell, weil heute viele Leute hier nicht anwesend sind und vielleicht dann dadurch keine Möglichkeit haben, sich sozusagen zu bewerben. Man sollte wenigstens bis zur nächsten Sitzung warten, um alle Bewerber aufzusammeln. Ja, wenn du in Zeile 79 guckst, wirst du feststellen, dass am 15.07., also von heute an in 12 Tagen, das Ganze durch sein soll. Und da sind wir dann schon ein bisschen knapp in der Zeit. Wer hat denn diese Deadline festgelegt? Die wurde von den beteiligten AGs schon vor 3 Wochen oder so festgelegt. Das also, ist echt Schwachsinn. Erstens sollen die Leute Konsens finden und zum Zweiten sollen sie einen Zeitdruck kriegen. Nee, ist doch kein Zeitdruck. Also wenn wir heute Abend oder morgen früh über die Mailingliste den Hinweis rausschicken, dass sich jeder bitte, der Interesse hat, in diesem Team mitzuarbeiten, in dem PET 6216 eintragen soll, mit Begründung oder wie auch immer, so wie wir das auch bei den Koordinatorenwahlen machen. Alle, die dann eben am Samstag drinstehen, werden ins Wiki eingetragen und von Samstag bis Mittwoch findet dann eine Abstimmung statt, halte ich nicht für zeitlich kritisch. Also ich würde jetzt den Antrag stellen, diesen Vorschlag zum Wahlverfahren abzustimmen. Gibt es da eine Gegenrede zu? Ja, wir dürfen heute keine Abstimmung machen. Es ist keine Abstimmung, die ein Ergebnis erzielt, sondern eine Abstimmung, die etwas ins Wiki ja, okay. Also das Thema ist ja nun schon wirklich ein paar Wochen bekannt bei uns und da kann jetzt keiner sagen, oh, ich habe davon noch nichts gehört und weiß gar nicht, was das ist und so weiter. Also ich schreibe dann auf der Mailingliste auch noch eine kleine Erklärung dazu. Kommt drauf an, wie lange wir heute brauchen. Mache ich es vielleicht noch heute Abend oder sonst morgen früh. Und dann hat man 4 Tage Zeit, sich in den Pad einzutragen, damit man dann am Samstagmittag in die Wiki-Abstimmung kommt. Also das kann mir jetzt keiner sagen, dass das zu knapp ist. Wie ist das eigentlich? Kann man da auch Leute vorschlagen? Also nachdem das ART gerade runtergekommen ist, würde ich ihn gleich einbinden und da gleich vorschlagen. Na klar, so ähnlich wie bei den Koordinatoren. Die Leute gucken natürlich in die Pads rein und wenn sie vorgeschlagen wurden, streichen sie sich selbst oder sie lassen sich stehen. Könntet ihr mir ein kurzes Update geben? Geht es für die Kommunikationsbeauftragung? Es geht um den Themenbeauftragten, ja. beziehungsweise um die Teams für die Themenbeauftragten. Also es geht hier nicht darum, einen Themenbeauftragten zu wählen, sondern dass sich Leute zur Verfügung stellen und sagen, ich würde gerne in einem Team mitarbeiten, und innerhalb des Teams wird dann einer gewählt, also die vier Leute in dem Team wählen dann aus ihrer Mitte einen und sagen so, das ist unser Sprecher, also unser, und der den Hut auf hat, unser Themenbeauftragter, und den schlagen wir jetzt dem Bufo vor. Und das ist dann eine Konsensentscheidung, und der Bufo wird sicherlich dem nicht widersprechen. Ja, wunderbar. Ich möchte, wenn jetzt keine Gegenrede da ist, es geht um Zeile 107 bis 115, darum bitten, dass wir 3 Minuten lang abstimmen, ob wir das so machen wollen. Zeile? Der Vorschlag steht in Zeile 107, beziehungsweise der Vorsatz, dann von 107 bis 115 ist der Block dieser kleinen Abstimmung, und in Zeile 114, 115 könnt ihr jetzt dafür oder dagegen sein. Wir haben es gestern so gemacht, dass wir noch den Namen dahinter geschrieben haben. Wir müssen es nicht so machen, ist eure Entscheidung. Ihr könnt nur plus 1 schreiben oder ihr schreibt noch euren Namen dahinter. Habt ihr mir mal einen Link zum Pad? Moment. Yep. Dankeschön. Eine Minute gebe ich euch noch, wer noch lange überlegen muss. Ja, mal gucken, wer so lange noch überlegt wird, grundsätzlich meine Frage an euch. Trefft ihr euch wöchentlich hier auf Mumble? Ja. Yep. Sehr schön, sehr schön. Weil da ja jetzt meine Vorstandszeit geendet hat im LAVO und SH, ich würde gern regelmäßig und öfters und aktiver mich bei euch mit einbringen. Daher frage ich. Ich habe jetzt wieder Zeit frei, da ich nicht mehr im Landesvorstand bin. Na dann, herzlich willkommen. Dankeschön. Nirgends kannst du deine Zeit besser verbringen und verbrauchen als hier. Da stimme ich dir ratlos zu. Du kannst dich dann, wenn du sozusagen aktiv mitarbeiten möchtest, auch gerne bei uns in der AG-Mitgliederliste eintragen. Ich schicke dir mal den Link. Da ist er. Der ging nur an mich wahrscheinlich, weil ich mich nicht richtig markiert habe hier. Also ich mach's nochmal. Nee, ich kann lesen. Das ist okay. Und auch in den ein oder anderen Wiki-Eintrag, die hier, was wir als AG-Mehrheitsmeinung dann nachher abstimmen, auch schon gelesen? Nee, noch nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich fange jetzt erst an, mich so in die Thematik einzuarbeiten. Also, ich habe meine eigene Meinung, klar, dazu. Aber was die AG bis jetzt produziert hat an Ergebnisse und was zu Tage, da gibt es ja noch jede Menge zu lesen. Ja, dann willkommen im Wunderland. Ja, also Frank, dann würde ich auch empfehlen, unbedingt unsere Wiki-Seite mal in Angriff zu nehmen. Da steht schon sehr, sehr viel drin. Da kannst du am besten mal das rauspicken, was dich am meisten interessiert, und mal einfach deine Meinung gegenchecken und uns auch ein Feedback geben. Mach ich gerne. Okay, also Abstimmung ist beendet. Ich schicke das dann morgen spätestens über die Mailingliste, vielleicht sogar noch heute Abend. Ihr könnt aber jetzt natürlich schon das PET nutzen und euch selbst dort eintragen. Nochmal zur Erinnerung, wir brauchen insgesamt 3. Zwei oder drei. Es kann auch passieren, dass nur 2 es werden, falls dann das Squad Berlin Wirtschaft und Umwelt doch, obwohl es im Moment nicht so aussieht, einen entsenden möchte. Aber wir brauchen für die Wahl mindestens 3 Vertreter, die in einem Team mitarbeiten wollen. Tragt euch da selbst ein oder schlagt jemanden vor oder wie auch immer. Und am besten mehr als bei der Koordinatorenwahl, dass man auch wirklich eine Auswahl hat, ist meine persönliche Meinung dazu. Ich wollte noch ganz kurz, weil wir jetzt gerade die Liste der Aktiven angesprochen haben, daran erinnern, dass dort nun auch den Twitter-Nick einzugeben ist, wenn man möchte. Ja, und dazu wollte ich einfach nochmal aufrufen, dass alle nochmal da sich vielleicht verewigen und ihren Twitter-Account damit eintragen, weil das, glaube ich, schon die Kommunikation untereinander optimieren würde. Gibt's da eine App? Ich baue dir eine. Nein, du musst nur auf die Liste der Aktiven gehen und dort bearbeiten anklicken und dann in die Tabelle Kannst ja angucken, wie die Leute, die jetzt, ich habe meinen Namen auch schon reingetippt. Also von daher kannst du dich daran orientieren, wie du dann an deiner Stelle das änderst. Das musst du halt eintragen. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann schickst du es mir, dann packe ich es dir rein. Nee, gut, Wiki geht schon noch so weit. Aber umgekehrt, weil gleichzeitig, wenn jetzt da die ganzen Twitter-Links nichts drinstehen, dann wäre das gut, wenn ich die auf einen Schlag übertragen kann in meinen Twitter-Account und die mir dann gleich als Freunde markiere. Darum habe ich nach einer App gefragt. Da würde ich dir empfehlen, einfach die Geldsystem-Piraten zu followen und da gucken, wer da die Follower sind. Ich glaube, da sind sehr viele von denen, die da stehen, drin. Stimmt, gut, genau. Dann haben wir das auch geklärt. Beenden wir Top 3 und kommen zu Top 4. Wer hat das eingestellt? Das war der Sascha, der aber selbst nicht hier ist. Also Sascha hat nach wie vor keinen eigenen Computer, ist überwiegend im Internetcafé und von da arbeitet er gerade mit. Er hat den Top eingestellt, weil er sich Gedanken gemacht hat über diese zu wo etwas aufgehängt ist und er hat es ja so ein bisschen beschrieben. Er regt an, dass sich mal zwei oder drei hinsetzen und das mal geschickter zusammenstellen. Axel, kurze Frage an dich. Hast du zu diesem Sascha irgendwie näheren Kontakt? Weil wenn es daran scheitert, dass er keinen Computer hat, dann kann ich ihm einen schenken. Ich habe so viele Computer, weil ich Leuten Computer verkaufe und die geben mir ihre alten Dinger, die aber noch taugen. Den kann er gern geschenkt haben. Also wenn das ein Problem ist, dann sag ihm Bescheid, dass er sich an mich wenden soll. Ich hätte auch einen, aber diese alte Möhre, die gebe ich niemandem mehr. Ja, ich habe Kontakt, es war immer dann, wenn ein Artikel fertiggestellt wird, dann sage ich Sascha Bescheid und dann wandern zwischen Sascha und mir, also wenn von mir ein Artikel fertiggestellt wird, da wandern dann eine ganze Reihe Mails hin und her. Also über Mail ist Sascha erreichbar. Ja, du kannst ihn ja mal fragen, ob das Problem ist und ob man das lösen könnte. Das mache ich. Ich schicke es dir dann verschlüsselt. Ja, genau. Aber bitte im Kopf dann sowas wie Bombenanleitung oder so. Aber sicher doch. Ja, gibt's noch Wortmeldungen zu diesem Top oder ist es so, lassen wir das einfach so stehen als Anregung von Sascha und dass man sich dann mal mit ihm kommuniziert über Patrick, über Axel oder Piratos, wenn er dann einen Computer hat. Und dass man dann eben eine kleine Gruppe bildet, die dann das mit überarbeitet. Was haltet ihr davon? Also Sascha hat sich den Hut schon aufgesetzt. Ja, passt. Den Hutträger haben wir schon. Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, arbeitet er sicher an dem Target-3-System ab. Dementsprechend wäre es dann natürlich interessant, wenn der Axel da auch dabei ist, wenn das überarbeitet wird. Nee, der Inhalt nicht. Hier geht's nur, wo hängt welcher Wiki-Artikel gerade drin? Und ist der Ansicht, dass wenn wir zum Beispiel mit diesem utopisch-fantastischen Denkanregung Tage 3, dass das bei, wo hat das bei Finanzkrisen oder da unten fehlplatziert ist? Ja, also ich finde das super, wenn er sich da Gedanken macht, weil ich glaube, das macht Sinn. Plus eins. Okay, dann denke ich mal, können wir den Top erstmal abhaken, das im Hinterkopf behalten und gemeinsam dran weiterarbeiten. Und noch im Hinterkopf behalten bedeutet, ich trage es in die To-Do-Liste mit ein. Ja, das wäre gar nicht verkehrt. Wischer hat den Hut auf für die To-Do-Liste. Yes! Das, was er sich die ganze Zeit schon gewünscht hat. Da kannst du übrigens noch dazu tragen, ich kann mich erinnern, vor 2 oder 3 Wochen haben wir darüber gesprochen, dass einige Videos noch im Wiki mit eingestellt werden müssen und verlinkt werden müssen. Da hatte ich mal gesagt, ich mache das, aber ich habe das wieder irgendwie verpeilt. Dann schreib's noch mit rein, dann erinnere ich mich auch dran. Gut, kommen wir zu Top Sonstiges. Ich habe da kurz eingetragen, nochmal Erinnerung. Morgen Podiumsdiskussion mit Jens Berger und Helge Peukert. Lief ja auch schon über die Mailingliste und wird ja auch über Twitter verbreitet, wie ich gesehen habe. Sehr schön, weiterverbreiten, auch über lokale Mailinglisten. Das hatte ich auch schon vor ein paar Tagen angeregt. In Schleswig-Holstein ist es schon so. Ich muss mal gucken, oder ihr müsst mal schauen, ob es bei euch über die lokale Mailingliste gegangen ist. Sonst bitte schreibt's rein. Das wird sicherlich eine sehr interessante Podiumsdiskussion. Das sind zwei hochkarätige Diskussionspartner, die wir da haben. Da wäre es schon schön, wenn wir jede Menge Zuhörer bekommen. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Ich habe Jens Berger und Helge Polkert gestern eine Mail geschickt und habe beiden erstmal gedankt im Namen des Koordinators oder eines der Koordinatoren der AG Geldordnung, dass sie bereit sind, zu den Piraten zu kommen. Das fand ich also sehr toll. Und habe mal am Rande den Link zu diesem Tage-3-Vorschlag von Axel mit denen rübergeschickt. Für den Fall, dass das morgen Abend vielleicht mal irgendwie am Rande ein Thema wird. Falls es kein Thema werden sollte, bat ich aber darum, dass sie doch mal ihre persönliche Meinung dazu kundtun, per E-Mail dann zu mir, und ich würde es dann wieder verbreiten. Das nur so als kleiner Hinweis, was ich zu dem Thema Podiumsdiskussion morgen bisher getan habe. Hat jemand von euch noch irgendwelche Fragen zu der Podiumsdiskussion oder irgendwelche Anregungen, was man noch machen könnte kurzfristig? Ja, also das Tage 3, das ist, ich habe das ja schon seit ungefähr 3 Jahren im Kopf, und selbst vor einem Jahr habe ich mich noch nicht getraut, das herauszulassen. Jetzt habe ich es gemacht, und es setzt eine ganze Menge Wissen voraus, die man bei dem Herrn Peukert durchaus erwarten kann. Aber da hast du wirklich starken Tobak mal eben eben zur Kommentierung angebracht. Ja, sehe ich aber erstmal nicht als falsch. Ich finde es nicht ganz so gut, weil die Seite selbst schlecht ist. Im Aufbau und der Intention, was da geschrieben ist und was Intention wirklich ist. Da wird ein falsches Bild geschaffen von dem, was eigentlich damit bezweckt wird und bezweckt werden soll. Das ist meine Meinung. Und deswegen versteht man es auch nicht, versteht es falsch. Und deswegen kommen da Diskussionen raus, die eigentlich unsinnig sind und nichts mit dem eigentlichen Vorschlag zu tun haben. Und aber genau deswegen wird ja so etwas gemacht. Und genau deswegen habe ich es gemacht, damit dann auch die Anmerkung wie von dir jetzt, sowas nehme ich zum Beispiel sehr ernst, damit ich sag mal, das ist jetzt Version 0.9. Und dann, wir haben die Zeit, und ich denke, wir werden uns auch drum kümmern, dann wird da irgendwann eine Version 1.0 draus, also 0.95 und dann 1.0, und dann haben, und dann wirst du dann auch sagen, jo, jetzt ist es zumindest auch für mich soweit in Ordnung. Klar. Aber je mehr Interessierte, die sich mit dem Thema beschäftigen, also mit dem Thema an sich, Geld, Geldordnung, Finanzen und so weiter, je mehr diese Seite lesen, umso mehr Input oder Rückmeldung können wir bekommen, und umso besser wird's dann auch werden, wenn die Wiki-Seite weiter bearbeitet wird. Also ich sehe das im Moment nicht als Fehler an, auch so eine Frühfassung der Wiki-Seite schon mal solchen Leuten zu schicken, und dass die dann mal einfach eine Antwort geben und sagen, wir haben es nicht verstanden, oder wir sehen hier und hier ein Problem oder so, das kann ja nur helfen, denke ich mal. Klar will man Input, aber zurzeit habe ich persönlich an der eigentlichen Seite selbst so viel Input, dass ich nicht noch von anderen Input brauche, sagen wir mal so. Da bin ich aber ein bisschen überrascht, weil ich habe, ja gut, du bist, glaube ich, nicht so auf der Mailingliste aktiv, deswegen hast du das wahrscheinlich nicht mitbekommen, die Diskussion, die da zwischen Patrick, Arne und Axel läuft. Da wäre es ja sinnvoll, wenn du dann auch mal diesen Input damit reinbringst. Also ich lese das alles, und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass für mich die Diskussion zwischen Axel und Arne nur darum geht, ob das System endogen oder exogen sein soll. Und so ein paar Begrifflichkeiten, mit denen ich mich gar nicht auseinandersetze. Aber das hat nichts mit meiner Kritik an der Seite zu tun, was die Intention der Seite ist und was dahinter steht. Also für mich, wie gesagt, steht nur dahinter, man gibt unendlich Liquidität den Banken. Das ist die Aussage dieser Idee. Und das war es dann auch schon. Ja, dazu bin ich ja gerade dabei und habe diese Kreditbegrenzer in Arbeit. Ich kann auch mal kurz den Link unten rein posten. Das ist jetzt der Vorentwurf dazu. Und da kommt dabei heraus, dass diese Befürchtungen sich wohl in Luft auflösen. Ich glaube auch im Endeffekt, es geht hier um einen Prozess und ich weiß es nicht, das muss man halt überlegen, wie man es möchte. Also man kann natürlich nur fertige Ergebnisse, sozusagen fertige AG-Ergebnisse nach außen liefern oder man beteiligt die Welt daran, wie etwas entsteht. Und ich glaube, das ist Rudis Idee jetzt gewesen, im Endeffekt einfach mal den Stand der Dinge den Leuten zu präsentieren. Vielleicht bringen sie sich ja ein, ja? Und geben Vorschläge und machen Sachen noch besser. Also von daher, solange man nicht so einen egoistischen Ich-Gedanken hat und sagt, okay, das ist mein Ding oder so, sondern es irgendwie allen zur Arbeit gibt, dann glaube ich, kann es echt nur besser werden. Ja, also jetzt habe ich zwei Minuten Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Passt, natürlich, warum denn nicht? Hat sich Gedanken gemacht, man kann jetzt dieses Target 3 dazu nutzen, endogen, exogen. Man kann aber auch das andere hervorheben, eine der Möglichkeiten oder zur Verfügung stehenden Alternativen, diese Bankenverflechtung zu entflechten. Worauf das dann hinausläuft morgen oder überhaupt, wenn es überhaupt dann zur Sprache kommt, das werdet ihr ja morgen sehen. Also ich kann leider morgen nicht dabei sein. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das ein Thema wird morgen, aber ich finde es schon mal spannend, wenn die beiden sich die Seite mal anschauen und dann, wenn sie es nicht morgen machen, dann eben in den nächsten Tagen mal ein Feedback zurückbringen. Das kann ja nur helfen dann für die weitere Ausarbeitung. Okay, ich habe nochmal den Link zu dem Fragenpad für morgen mit reingestellt. Da kann ja auch der eine oder andere vielleicht mal seine Fragen an Jens Berger und Polkert formulieren, die dann von den Moderatoren morgen mit angebracht werden. Hat noch jemand was zum Top Sonstiges? Mein Gott. Ja, ich jetzt mal, würde ich vielleicht auch morgen als Frage stellen, ja, mal was Grundsätzliches. Ich war etwas verwundert. Ich hatte mich in Kiel vor einem Monat mit Arst Wagner getroffen. Arst Wagner ist im Bundestag für die Grünen und Arst Wagner streitet so gut er nur kann fürs BGE. Ja, und so kam es, dass ich mit Arst Wagner zusammenkam. Wir haben uns getroffen und Arst sagt zu mir, naja, sagt er, als wir so ins Gespräch kamen, ein Wachstum wird es in Deutschland nicht mehr geben. Gibt es nicht mehr und auch in absehbarer Zeit. Und das ist jedem Bundestagsabgeordneten klar. Und darum setzen sich auch jetzt immer mehr andere Parteien für ein BGE durch ein oder sind dafür aufgeschlossen. Mal abgesehen von der FDP, die blockiert das noch total. Was mich so schockiert hat, ist die Aussage, es wird bei uns kein Wachstum mehr geben. Die Zeiten sind vorbei. Ganz im Gegenteil, es geht rückwärts und jedem Bundestagsabgeordneten ist das klar. Da sage ich, Arzt, warum wird das nicht kommuniziert? Das sagt doch, wollen ja alle wiedergewählt werden. Ja, man kann ja mal kommunizieren, was Wachstum überhaupt ist. Es ist ja vollkommen korrekt, dass es kein Wachstum mehr großartig geben darf. Wir sind ausgewachsen. Es muss sogar zurückgehen. Wir haben eine Überproduktion. In der Gesamtsumme eine deutliche Überproduktion, was außer Landes gebracht wird. Das ist ja Arbeit, die wir anderen wegnehmen. Also wir müssen sogar zurückfahren und man muss sich hier Strategien überlegen, wie man zukünftig mit einer konstanten Wirtschaftsleistung zurechtkommt bei gleichzeitiger Automatisierung und zunehmender Arbeitslosigkeit, die da draußen entsteht. Weil Nullwachstum heißt ja nicht Stillstand. Nullwachstum heißt nur, wir drehen uns genauso schnell wie das letzte Jahr. Das ist alles. Wenn wir letztes Jahr 5 Millionen Autos produziert haben und dieses Jahr 5 Millionen Autos produziert haben, dann ist das kein Stillstand. Das ist Nullwachstum. So sehe ich das auch. Ja, genau. Nur dieses immer höher, immer schneller, immer weiter, das hat jetzt mal seine Grenzen gefunden. Man kann Wachstum erzwingen. Ich sehe die Möglichkeit, Gesetze zu erlassen, dass die Gebrauchsdauer eines PKWs auf 8 Jahre begrenzt wird und dann zwangsverschrottet wird. Und das in Verbindung mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz, dass diese 8 Jahre Gebrauchsdauer jedes Jahr um 2 Monate verringert werden. Ups. Man muss natürlich Axels ketzerische Art kennen, die du jetzt vielleicht noch nicht so gut kennst. Ups. Wie sage ich immer so schön, wer nicht übertreibt, kann nicht anschaulich schildern. Ja, das ist so wahr. Naja, ich meine, wenn man jetzt mal davon absieht, man hat ja schon die Sollbruchstellen in Glühbirnen, oh Gott, die gibt's ja gar nicht mehr. Wie heißt es, Obsoleszenz oder so? Obsoleszenz, genau. Geplante Obsoleszenz. Genau, ich meine, das ist nichts anderes. Ja, Ressourcenverschwendung für Kapitalisten. So kann man sagen, genau. Das ist auch eines der Themen, die ich persönlich ganz gerne mal in der AG Wirtschaft auch nach vorne gebracht hätte. Wie können wir denn ein Setting schaffen, in dem es im Interesse der Unternehmen liegt, diesen Schwachsinn nicht zu betreiben? Und das erfordert eine vollkommen neue Art der Organisation, der Zusammenarbeit und der Verteilung von Arbeit. Ich glaube, da brauchen wir wirklich was grundlegend Neues, um hier gegen diese Probleme anzugehen. Ja, ich bleib dabei, keine bessere Verteilung der Arbeit, sondern eine bessere Verteilung der Arbeitslosigkeit. Ich möchte endlich ein bisschen Arbeitslosigkeit abhaben. Jo, wenn wir das gelöst haben, wollen wir uns auch nicht mehr über ein Geldsystem Gedanken machen, das ist dann nämlich obsolet. Juhu! Möglicherweise, aber aktuell ist es bedauerlicherweise noch nicht obsolet. Yes. Denke ich auch nicht, dass es obsolet so schnell ein Tauschring, wenn man zum Beispiel geht, selbst da haben sie Talente. Habe ich mal in der Umgebung so einen Tauschring jetzt besucht gestern und du kannst es auch total ohne Geld machen, aber ja, selbst da wird es zur Vereinfachung dann, um Naturalgüter oder Dienstleistungen zu tauschen, dann auch noch ein Konto erstellt, wo dann halt Talente oder sowas gut geschrieben. Hast du schon mal damit zu tun gehabt? Mit einem Tauschring, das ich selber angeboten und sowas, oder? Ja. Nee, noch nicht. Also okay, nur dann erzähle ich dir mal, wie der Tauschring abläuft. Da gibt es eine ganze Menge Idealisten, die sagen, jawohl, ich habe was im Angebot. Und es gibt eine ganze Menge Idealisten, die sagen, ey, klasse, ich muss ja auch ein Angebot abrufen. Und das tun die und dann stellen die ihre Talente aus. Ein sehr großes Angebot gibt es im Kuchen. Bei den Tauschregen, bei dem Talenteschuppen kannst du Kuchen ordern. Das einzige Problem ist, wenn du Kuchen orderst, du kriegst keinen, weil sich keiner bereit findet, einen zu backen. Ich habe das jetzt zweimal live erlebt. Ich habe nämlich mit einem anderen Verein noch 4000 Talente und habe die versucht, für eine Veranstaltung in Kuchen zu wandeln, zumindest ein Teil. Das Ergebnis war null. Und das weiß ich auch von München. Da hat auch jemand in Talente, Schreiner, hat hier 2500 Talente oder jetzt 3500 Talente angesammelt. Und immer wenn er dann was haben möchte, dann kriegt er Kuchen. Nur Kuchen mag er eigentlich nicht. Und wenn er dann wirklich einen Kuchen haben will, dann kriegt er den nicht. Das ist die Realität. Also die Lokalmatadore bei uns, die haben auch schon gemeint, es ist ja nicht Sinn und Zweck, dann Talente oder sonst was anzusammeln, sondern man soll dann, ich weiß nicht, bis 200 oder 300 Talente es ist kein Problem, aber alles drüber, dann wird er jedes Jahr abgezogen, dann 5 oder 10%, glaube ich. Oder je nachdem, wie viel du drüber bist, sogar es ist gestaffelt, bekommst du so und so viel Prozent von einem Guthaben abgezogen, damit es sich wieder, ja, keine Ahnung, also die richtigen, sollst auch das nicht nur anbieten, sondern halt etwas im Gleichgewicht sein, deine auch Sachen anfordern. Am Anfang bekommst du gleich 50 Talente gut geschrieben. Oder 60 sogar jetzt, damit es leichter fällt und ja, muss mal gucken, wie die dann, die haben jetzt auch keine Statistiken oder so, aber am Ende des Jahres immer, dann wird sich drüber unterhalten, was so toll gelaufen ist und wo es vielleicht nicht so toll war oder so. Also das, was Axel hier beschreibt, ist... Ja, das ist das andere war Umzug. Da denkt man auch, da geht man in den Talentschuppen, da gibt's doch genügend viele, die im Minus sind, satt im Minus sind. Das kann man ausschreiben und bei der Ausschreibung bleibt es. Das ist die und so und zwischendurch klappt auch mal was. Ja, aber man kann seine Talente, für die man ja Leistung gegeben hat, man kann sie in diesen Tauschring so gut wie nicht einlösen. Das heißt, es ist ein Idealismus dahinter, aber die Praxis funktioniert schlichtweg noch, ich sag mal vorsichtig, noch nicht richtig. Also du hattest das jetzt auch so empfunden dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, Axel, dass du jetzt gut was angeboten hast, aber das, was die anderen Mitglieder so angeboten haben, das war dann nicht so qualitativ irgendwie nicht so toll oder hatte nicht da deine Anforderungen oder deinen Bedürfnissen, da war nichts dabei jetzt, wo du jetzt gesagt hast, das ist es jetzt, das willst du jetzt auch da für. Das ist der Tod einer jeden Währung, was der Axel da beschreibt. Wenn sie nicht mehr allgemein angenommen wird, dann ist gar kein Vertrauen mehr in diese Währung. Und deshalb kriegt man nur noch Kuchen, weil alles andere ist den Leuten zu aufwendig oder zu wertvoll. Also ich denke mal, muss das unbedingt so sein bei uns. Also die haben jetzt so angegeben, 15 Euro ist so Standard. Jede Arbeitsstunde soll mit 15 Euro so mal bewertet sein, also egal was das ist, ob Kloputzen oder also Reinigungskraft oder irgendwie Computerarbeit, sowas, aber nur als Referenz auch, du kannst es auch noch irgendwie individuell aushandeln dann, wenn du da Bedarf siehst. Und also ich täte gerne 1000 Talente geben und dann darfst du mir nach 4 Monaten deine Erfolge melden, wie viel von diesen 1000 Talenten du hast ausgeben können. Du darfst sie vollständig auf den Kopf hauen. Also ich wünsche dir, dass du es schaffst, aber ich kann dir jetzt schon sagen, du schaffst es nicht. Also ich kenne auch die Problematik mit unserem Tauberfranken. Klar, da muss halt immer was Interessantes in der, vor allem auch am besten in der örtlichen Umgebung, also gar nicht, also es muss halt passen, so von, du musst ja mit den Leuten in Beziehung kommen, irgendwie dich austauschen mal, und dann muss es halt irgendwie passen vom zeitlichen und vom von der Lokalität her, dass du nicht so weit auseinander bist und so weiter. Aber das ist halt das Problem, wenn du so kleine Sachen hast und die sind auch noch am Aufbauen. Bei uns sind es erst 20 Leute, habe ich jetzt gehört, so bei 12.000 Einwohnern. Aber im nächsten Ort, so 20 Kilometer weiter, da sind es, ich weiß nicht, schon 100 oder 150 so. Wenn ich mal was dazu sagen darf, ich bin in einem Tauschring aktuell, auch so 35 Mitglieder etwa. Und im Grunde genommen kann man damit alle Probleme beobachten, die man auch mit unserem Geldsystem beobachten kann. Also letztlich sind die Talente ja nichts anderes als Geld. Wenn es also zum Beispiel Kandidaten gibt, die ihr Geld horten, und solche Kandidaten haben wir auch, und der Axel scheint ja auch so einer zu sein, sonst hätte er keine 4.000 Taler, dann führt das letztlich dazu, wenn das mehrere Leute tun, dass der Rest des Tauschrings quasi in den Miesen ist, weil er mehr Dienstleistungen in Anspruch genommen hat, als er selber vergeben hat. Und letztlich kommt dann wirtschaftliche Treiben, das Geben und Nehmen im Tauschring, so langsam aber sicher zum Erliegen. Und wenn jetzt plötzlich da mal jemand auf die Idee kommt und stellt fest, Mensch, ich könnte meine 4.000 Taler jetzt mal in Umlauf bringen, dann stellt er genau das fest, was der Axel feststellt, nämlich, dass auf Zuruf eben nicht genügend viele Leute zur Verfügung stehen, die gerade das machen wollen, was der Axel gerne hätte. Und das ist, Axel, aber jetzt nicht was, was du nur beobachtest, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Wenn du ganz viel Geld auf den Markt wirfst, dann entsteht sowas wie eine Inflation und das Geld ist nichts mehr wert oder ist weniger wert, als es wäre, wenn es gleichmäßig fließen will. Das sind also ganz interessante Beobachtungen, die man an so einem einfachen Tauschring machen kann. Ja, das geht schon los, Kurierdienste. Man kann schon anfragen, ich hätte da was, dann, da habe ich gerade keine Zeit, sage ich, ist noch nicht schlimm. Aber ich habe da auch nächste Woche noch was und dort. Und dann kommen auch die hervor, die bieten zwar Kurierdienst an, die machen es aber nicht. Die machen es einfach nicht. Das ist nur ein Angebot, weil sie ein Angebot haben machen müssen. Ich überzeichne das jetzt ein bisschen, aber das ist 70-80% des heutigen Tauschrings, also zumindest hier in Augsburg. Und aus München weiß ich es von dem anderen Kollegen, einer anderen Arbeitsgruppe, der INWO-Arbeitsgruppe München. Das ist übrigens die Ketzergruppe in dieser INWO. Habt ihr denn keine Schuldenbegrenzung? Das heißt, können da die Mitglieder beliebig viel Leistungen in Anspruch nehmen, ohne was dafür zu tun? Gibt es sowas bei euch? Eine Vermögensbegrenzung ist auch sinnvoll. Das genau, kann ich, das auch. Aber Schuldenbegrenzung wäre ja eigentlich erstmal naheliegend, damit nicht Leute da sind, die quasi als Schmarotzer sich in so einen Tauschring setzen und es sich gut gehen lassen, aber wenn sie selbst mal gefragt werden, keine Zeit haben. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, müsste ich genauer nachgucken, denn die Talente, die sind in einem anderen Tausch hereingekommen. Nur eben das Talente ausgeben, das erweist sich als sehr, sehr spannend. Also ich finde es auch interessant, habe jetzt ja gestern eben das erste Mal dazugehört, im kleinen Kreis mit 5 Leuten, wo da waren, also mit mir inklusive. Und also wir haben da, dieser Tauschkreis hat da 200 Euro minus, darfst du haben. Sonst musst du dann erst wieder was anbieten, bevor du wieder was nachfragst. Also nicht über 200 Euro minus und oder Talente halt. Und 200 Talente plus und ansonsten eben bei über 200 Talenten kriegst du 5%, bei über 300 dann 10% abgezogen und so weiter. Ich glaube immer 5% mehr zum Jahreswechsel. Und dann ist halt noch das geht dann auch in die, also was du jetzt abgezogen bekommst an dein Guthaben, wird da auch dafür verwendet, dass die Neumitglieder dann, dass die gleich mal 60 Talente jetzt gut geschrieben bekommen am Anfang, um das eben in den Impuls dann so bei denen besser zu setzen und die gleich loslegen können. Das ist dann Geldschöpfung, ne? Tauschring. Was ist Geld? Das ist dann Tauschring. Wenn ein neues Mitglied kommt, werden 60 Talente quasi von der Verwaltung neu auf den Markt geworfen, ja, die dann in Umlauf gehen können. Ja, genau. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, was sie damals mit den 60 D-Mark gemacht haben, als sie neue Währung aufgesetzt haben in Deutschland. Ja, genau. Ja, so kann man Sachen extern. Also es ist interessant, es ist nur schlecht, wenn Leute einen Tauschring benutzen, um sich damit eine Altersversorgung zu finanzieren, indem sie viel tun, das Geld immer schön weglegen und wenn sie mal krank sind und gebrechlich, dann der Meinung sind, der ganze Tauschring steht hier zur Verfügung, um sie sozusagen zu versorgen. Also das Konzept funktioniert im Tauschring nicht. Das funktioniert auch bei uns nicht wirklich. Ich bin vor allem da interessiert, auch welchen Naturalgütern irgendwie, naturalen Garten das austauschen. Jetzt, wenn ich da auch Honig habe oder jetzt Zucchinis und Erdbeeren und Kirschen jetzt bald, dass man das da auch austauscht und da ist es halt, wenn andere da auch ein bisschen was andere Sachen haben, vielleicht Salatzwiebeln oder sowas, wo ich jetzt, oder Spargel, wenn es die Spargelzeit ist, muss man halt mal gucken, wo man da zusammenkommt. Also gar nicht so viel mit Dienstleistungen und sowas, sondern direkt möglichst. Also ich kenne einen, hört man mich? Ja. Ist das hörbar? Also ich kenne einen Vorschlag von einem Floss Pforzheim und der sagte, man könnte zum Beispiel Wein einlagern und entsprechend nur so viel Talente oder was auch immer in Umlauf bringen, die dann durch entsprechende eingelagerten Wein gedeckt sind. Das heißt, wenn das System irgendwann aufgegeben wird, könnte jeder, der einen Talenteüberschuss hat, entsprechend sich dann Wein mitnehmen, gelagerten Wein. Das ist auch eine klasse Idee. Gut, damit hast du halt im Prinzip wieder das Gleiche, was du mit Gold halt in einer etwas haltbareren Version hast. Im Prinzip eine Materialie, die irgendwie selten ist oder durch irgendwas begrenzt, die du dann zur Basis eines Geldsystems machst. Und prinzipiell kannst du dafür alles hernehmen. Die Frage ist bloß, wie lange hält so Wein? Ja, ich sehe in dem Wein eher wie eine Staatsanleihe, die man sich dann holt. Ja, aber der Unterschied, du kannst es auch verkosten halt. Das ist doch das Ding. Und das Wein wird besser. Was der Tag ist, sondern du kannst, ja, ist auch noch bei den meisten zumindest, ne, dass du wirklich, also oder darf man es dann auch verkosten? Nicht, dass der dann im Keller dann so lange aufbewahrt wird, bis er irgendwann kaputt geht oder so. Ist dann auch erlaubt, dass dann... Kann man nur mäßig mitmachen. Ja, aber dann nicht. Dann ist es immer selbe Wert dann. Das ist ja dann ein Bruchteil, als wenn es ein guter oder so ein standardmäßiger Wein ist, ein gutes Tröpfchen. Ja, das ist dann entsprechendes Portfolio-Management, ne? Dass dann der Wein, der in einem guten Reifegrad ist, der wird dann entsprechend verkauft und durch eine Flasche ungelagerten Wein ersetzt. Das wäre ja mal ein Job für mich, Portfolio-Manager. Ja, die Fristentransformation ist es dann quasi mit Wein. Für edle Weine, oh, super Idee. Ich würde die Whisky-Sektion übernehmen. Ja, da ist gerade das Wort gefallen, Fristentransformation. Das ist auch noch so ein Kapitel. Das gehört auch ins letzte Jahrtausend hinein. Das war auch einmal. Ist aber nach wie vor eins der Kernstücke des Dinges. Das Fristentransformation, wenn ich diesen Artikel mal ausformuliere, das ist ungefähr die gleiche Bombe wie Tage 3. Ja, du musst mir mal bitte das echt zu schreiben, weil das war ja auch während meines Videos Thema, als ein Zuschauer das thematisierte und ich da nicht entscheidend gut reagiert habe drauf. Also eine genaue Erklärung, was Fristentransformation in Wirklichkeit ist und wie wenig das mit Giralgeld zu tun hat. Das wäre eine super Geschichte, die wir auch gleich verwenden könnten, um das Podiumsgespräch mit Herrn Knoch zu bauen in den voraussichtlichen 2 Wochen am Donnerstag. Das wäre ein super Thema, um dort auch anzubringen, denn er würde einen genauen Vortrag über Geldschöpfung und die Basel-Kriterien halten und die Entwicklung von Basel bis heute. Und da würde sich das anbieten, wenn wir bis dahin in dem Bereich eine Wiki-Seite hätten. Geht das, Axel? Ich könnte sowas so sagen. So Tristen-Transformation nicht, aber ich denke, du hast in diesen Link, Kreditbegrenzer hineingeschaut. Da taucht ja zumindest die Basel-Regeln schon mal auf. Die Fristentransformation ist ein größeres Ding da. Da habe ich schon 3 Anläufe gestartet, bin noch über keinem einzigen glücklich, lasse jetzt erst wieder 2 Wochen vergehen und irgendwann wache ich in der Nacht auf und sage, jetzt habe ich's. Und da stehe ich tatsächlich auf, lege in 1,5 Stunden die Basis und da muss ich nur drauf warten. Die Nacht kommt. Also gleich ganz kurz, dieses Thema Fristentransformation haben wir eigentlich schon mit drinne, wenn wir erklären, warum Banken Zinsen zahlen. Das spielt jetzt damit eine Rolle, weil sie eben sagen, ja, sie wollen das Geld gewinnen, damit es nicht so schnell ablaufen kann. Das steht ja hinter der Fristentransformation. Und wenn ich, wie auch immer, dann diesen Artikel da nochmal überarbeitet habe, diesen Warum zahlen Banken Zinsen, dann ist das quasi schon die Erklärung und die Zusammenfassung dafür. Das klingt super. Bist du damit bis in 2 Wochen fertig? Möglichst noch vorher, dass wir das noch als Diskussionspunkt für die Podiumsdiskussion mit Knoch im Vorfeld zur Verfügung stellen können? Naja, also jetzt in der nächsten Woche wird nichts geschehen, aber danach stehen die Chancen ganz gut. Das ist knapp. Das ist sehr, sehr knapp. Vor allem, wenn, ich weiß nicht, wie dein Anspruch ist, aber mein Anspruch ist, stell es dar. Visualisieren. Ja, ist nicht mein Anspruch. Mach okay. Das doch bitte zusammen. Ja, ich bin dabei. Ich brauche nur einen Input. Wenn ich dann irgendwo sehe, oh, da kann man ein Bild machen und einige habe ich ja schon im Hinterkopf, dann setze ich mich schon hin. Aber meine Erfahrung sagt, ein Bild, ach, das ist doch eben schnell gemacht, 3/4 Stunde, das sind so schnell 4 Stunden weg. Das glaubt man gar nicht. Ja, umso besser. So, ich grätsch mal dazwischen. Wir sind immer noch im Top Sonstiges, also die Sitzung ist noch nicht offiziell beendet. Ich habe noch einen Punkt ab Zeile 137 eingetragen. Das war eine Mail, die ich auf der Mailingliste der Projektgruppe Finanzkrise geschrieben habe. Da ging es um Themen wie Außenhandel unter anderem, auch viele andere Themen. Aber ich habe da mal einen Gesetzestext oder einen Teil eines Gesetzestexts reingeschrieben. Der Rolf, der ist auch heute noch da, der war ganz angetan davon. Also es ist ein Gesetz aus dem Jahr 1967, das sogenannte Stabilitätsgesetz. Dort steht im Paragraph 1 drin, Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, dass sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen. Dieses Gesetz ist jetzt also mittlerweile 45 Jahre alt und wird seit Jahrzehnten gebrochen. Und da habe ich mich gefragt, ob man, und nicht nur ich, sondern auch der Rolf vor allen Dingen, der sagt, da müsste man normalerweise juristisch gegen vorgehen, haben wir uns gefragt, ob man dort nicht irgendwas machen könnte, denn unsere Bundesregierung die letzten 5 oder 4,5 Jahrzehnte haben dieses Gesetz nicht angewandt. Und das Thema außenwirtschaftliches Gleichgewicht, also Handelsbilanz, Überschüsse, die wir in Deutschland nun mal seit vielen Jahrzehnten haben, ist ja sowieso ein wichtiges Thema für mich und da wollte ich jetzt mal in die Runde fragen, ob ihr was dazu zu sagen habt oder wie ihr das seht, ob man eventuell auf Grundlage dieses Gesetzes nicht mal Juristen darauf ansetzen sollte. Das ist das magische Viereck. Das ist vor 2 Jahrzehnten bei mir in der Schule noch gelehrt worden. Ganz genau, so. Darauf wollte ich auch raus. Axel, lass mich mal kurz vorziehen, ich bin relativ kurz. Und zwar führt sich das für mich irgendwo ein bisschen ad absurdum in dem Punkt, dass dieser dritte Punkt, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und stetig und angemessenes Wirtschaftswachstum, sich ad absurdum führt. Das kannst du in einem endlichen Umfeld einfach nicht machen. Das haben wir ja vorhin in der Aufnahme schon mal kurz gestreift, dass du letzten Endes kein Wachstum mehr hinkriegst, weil es irgendwann zu Ende ist. Und dementsprechend hat sich halt die Realität eher zum angemessenen Wirtschaftswachstum oder dem Versuch dazu hintendiert als zum außenwirtschaftlichen Gleichgewicht. Ja, die Zielrichtung, die Rudi einschlägt, geht eben dieses permanente Handelsbilanzüberschuss, Exportüberschüsse. Dem anderen, was du gesagt hast, ja, ich stehe da voll hinter dir. Voll und ganz. Das hat alles hinterfragt zu werden und dieses ganze Gesetz als solches muss auch ganz gewaltig umgeschrieben werden, denn eine weitere Ausweitung der Wirtschaftsleistung, dann muss man sich mal fragen, wo geht's denn hin? Und ich weiß nicht, ob ich es gepostet habe, aber der IWF hat tatsächlich für das letzte Jahr der Welt, also dieser Erde, einen Exportüberschuss bescheinigt in Höhe von etwas über 200 Milliarden Euro. Haben sie umgerechnet, oder Dollar, ist auch wurscht. Aber tatsächlich hat dieser Erdball mehr Exporte als Importe. Und nun muss man sich fragen, der Flassbeck hat das ja auch aufgegriffen, ob es nun Venusier oder Marsianer sind, die den erhalten haben. Ja, da muss man natürlich jetzt auch wieder Astrophysik zu Rate ziehen. Das kann man schon erklären. Ach, das ist die Weltraumstation? Ja, okay, dann hat sich's ja erklärt, ne? Nee, das war doch gut. Es war ja im Mail drin. Das hat eine soziologische Erklärung, dass du eigentlich das, was du verkaufst, mehr schätzt als das, das du einkaufst. Das schätzt du nicht ganz so. So wie auch immer, jedenfalls ist etwas, haben die jetzt etwas herausgezogen oder berechnet, was faktisch gar nicht sein kann. Was auch nicht ist, das sind ja wahrscheinlich reine Rundungsfehler. Ich möchte an der Stelle nicht wirklich unterbrechen, aber Ägyptens Präsident wurde gerade entmachtet, falls es jemanden interessiert, im Live-Ticker zu verfolgen. Da kümmere ich mich nachher drum. Ich kann mal hier, ich habe ja eben so Bilder angesprochen. Ich habe die gestern angefangen, das eine gemacht und gestern noch ein anderes Bild angefangen und jetzt habe ich mal eins fertiggestellt. Das ist noch der Rohentwurf. Ich habe schon eins davon abgeleitet. Ich setze mal jetzt diese zwei Links unten rein in den Chat. Um das herzustellen, dafür habe ich jetzt insgesamt 5 Stunden benötigt. Jo, die Bilder gucken wir uns an. Meine Frage an die Runde, wollen wir offiziell die Sitzung beenden dann? Ja. Ja, mach dich. Okay, dann schließe ich hiermit offizielle Sitzung, beende auch die Aufnahme und wir machen noch ein bisschen Smalltalk anschließend. Vielen Dank an die Runde. Ja, danke, Rudi. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.